Er ist mein Freund. Mein Freund, Marie. Weißt du, was das heißt? Natürlich. Aber was hat denn das mit mir zu tun? Einmal in Regensburg ist meine Hand in die Maschine gekommen. Er hat sie rausgerissen und ist selber zwischen die Räder gekommen. 2 Monate lag er mit zerfetzten Fingern im Krankenhaus. Hör mal zu. Ja? Ich will nicht, dass der Karl unglücklich wird. Ich will ihn doch nicht unglücklich machen. Ich will ihn doch heiraten. Ich gebe dir einen guten Rat. Verschwinde. Na, jetzt wirst du aber langsam komisch. Verschwinde. Bei dir piept's wohl was. Schau, Hans, deinetwegen bin ich doch von Meier weggegangen. Von wem? Na, von dem Meier. Ja, was glaubst du, von wo ich die Klamotten habe? Vielleicht von meiner Tante für Fleiß und gutes Betragen, oder wie? Ach. Ach, und nun soll der Karl dran glauben. Hans. Mit uns doch nicht, mein Kind. Hans, ist vielleicht sehr dumm, aber ich muss dir was sagen. Na, was denn? So ein blöder Verdacht. Ich habe geglaubt, dass du und Marie... Ich glaube, alter Junge, du hast heute Nacht etwas unruhig geschlafen, was? Komm her. Rauch lieber eine Zigarette. Schade um die schöne Luft, aber... Ach ja, die Berge und du, Hans, und die Marie. Hans? Ach, welche Ehre! Willst du nicht Platz nehmen? Danke. Na und? Hör mich mal an, Marie. Der Karl hat dich gern. Er wird dich heiraten. Geh zu ihm zurück. Ach, nee. Einmal hast du gesagt, ich soll verschwinden und jetzt soll ich bleiben. Nee, nee, mein Lieber. Jetzt habe ich einen Direktor. Und mit dem fahre ich morgen per Auto nach Italien. Vielleicht sogar nach Venedig. Und von dort sende ich dir eine Ansichtskarte für die Sammlung deiner Großmutter.